Deutschlandfunk. Kommentar. 175 Kilometer lang ist die Stacheldrahtrolle und sie liegt an Ungarns Grenze zu Serbien, 2 Tage früher als geplant. In den kommenden 2 Monaten soll die hässliche Sperre noch durch einen 4 Meter hohen Maschendrahtzaun ergänzt werden. Ob sich damit die vielen Flüchtlinge aufhalten lassen? Stefan Otzwart in Wien hat seine Zweifel. Der Zaun ist fertig. Mit dieser Erfolgsmeldung will Viktor Orban Punkte sammeln, zu Hause und in Europa. Er will sich damit als Macher profilieren, als derjenige, der aktiv etwas tut, um den Ansturm der Flüchtlinge abzuwehren. Seit Monaten fährt die Regierung in Budapest eine Hetzkampagne gegen die Flüchtlinge, in den regierungstreuen Medien, auf Plakatwänden, in der öffentlichen Diskussion. Die Plakate sind auf Ungarisch, die Debatten werden in Ungarn geführt. Sie richten sich also an das heimische Publikum. Und das hat innenpolitische Gründe. Der Regierungspartei Fidesz laufen die Fans davon und sie laufen über zur rechtsextremen Konkurrenz. Von der Rechtsaußenpartei Jobbik kommen auch die Stichworte, die der ungarische Premier in die Tat umsetzt, beklagt der Bürgermeister des Grenzstädtchens Kübekhazar, nämlich einen Zaun zu bauen, 2000 Grenzjäger zusätzlich an der Grenze aufzustellen. Tatsache ist, der Bau des Zauns an der serbisch-ungarischen Grenze hat die Flüchtlingswelle weiter anschwellen lassen. Syrer sagten mir vor 10 Tagen in Gevgelija an der mazedonisch-griechischen Grenze, wir müssen uns beeilen, bevor der Zaun dicht ist. Die Nachricht hatte sich unter den Flüchtlingen da schon herumgesprochen und die Karawane zog weiter nach Serbien und das immer schneller. Die Nachricht, der Zaun ist fertig, ist noch dazu falsch. Was fertig ist, ist ein 175 Kilometer langer Stacheldrahtverhau, der an der Bahnstrecke, die Serbien mit Ungarn verbindet, löchrig wie ein Schweizer Käse ist. Über und unter dem Stacheldraht klettern Flüchtlinge in die EU oder eben über die Bahngleise. Der eigentliche 4 Meter hohe Zaun soll erst im November fertiggestellt sein. Wer den Zaun beschädigt oder illegal nach Ungarn kommt, soll künftig mit bis zu 3 Jahren Haft bestraft werden, so plant die Regierung. Das ist klar gegen die Genfer Konvention, beklagt das ungarische Helsinki-Komitee. Wieder einmal stellt sich Ungarn abseits internationaler Rechtsnormen. Der Grenzzaun in Ungarn ist nur eine Kulisse, nicht viel mehr. Typisch orbanische Symbolpolitik. Ein Potjomkinsches Dorf, das viel Geld kostet und wenig bringt. Es bleibt lediglich die Nachrichtenüberschrift: Der Zaun ist fertig.